Das sind unsere aktuellen Themen. Feuerwehreinsatz durch defekten Bus, Soldaten helfen im Flüchtlingsheim und Nienburger Streetballer siegen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Morgen tagt der Ausschuss für Regionalentwicklung vom Landkreis Nienburg. Die öffentliche Sitzung beginnt um 15 Uhr im Sitzungssaal des Kreistages. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Haushalt 2016 für die Breitbandversorgung. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. 16 Soldaten des Bataillons Elektronische Kampfführung 912 aus der Langendammer Clausewitz-Kaserne unterstützen seit Mitte November das Team des Arbeiter-Samariter-Bundes bei der Betreuung der dortigen Flüchtlinge. Im Rahmen der Amtshilfe arbeiten sie in der Bremer Notunterkunft Roter Sand. Oberfeldwebel Simon Schäfer lobte das respektvolle Verhalten der syrischen und afghanischen Hilfesuchenden. Ein defekter Linienbus rief am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr Kräfte der Ortsfeuerwehr Steierberg zum Einsatz. Von der Kehrstraße in Höhe des Edeka-Marktes beginnend über die Bahnhofstraße bis zum Busbahnhof hatte dieser aufgrund eines Motorschadens eine Ölspur verursacht. Während der Aufräumarbeiten kam es mehrfach zu gefährlichen Situationen. Viele Autofahrer ignorierten die aufgestellten Warndreiecke und Blitzleuchten. Nach knapp 2 Stunden konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden. Und wir kommen noch zum Sport. Auch gegen Ende des erfolgreichen Streetball-Jahres 2015 wollte das Team 43 Finest vom TKW Nienburg direkt an die Erfolge des diesjährigen Sommers anknüpfen. Andreas Rabe sammelte ein potenzielles Team für das Turnier in Braunschweig um sich. Bis zum Turnierfinale wurde hart verteidigt und offensiv der Punkt am Brett gesucht. 3 Dreipunktwürfe musste man trotz engster Verteidigung schlucken. Der bis dato eher energiesparend agierende Andreas Rabe antwortete mit 5 Dreiern zur Freude der mitgereisten Nienburger. Am Ende reichte es in einem puren Offensivkampf für einen 16:11 Sieg und den Pokal. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.